Villa Wunderbar heißt eine Doppel-CD, die einen Ausschnitt aus dem gewaltigen Schaffen des Dirigenten, Komponisten und Keyboarders Irmin Schmidt präsentiert. Schmidt schrieb in den 70er Jahren mit der Gruppe Can Popgeschichte und mit seinem Wirken als Soundtrack-Komponist irgendwie auch deutsche Filmgeschichte. Villa Wunderbar erschien schon einmal im vergangenen Jahr, musste aber wieder vom Markt genommen werden. Grund: die Düsseldorfer Sinfoniker erhoben Einspruch gegen die Veröffentlichung des Tracks Bête de Passage. Das Stück ist ein Live-Mitschnitt und das Orchester empfand das daraus entstandene Klangbild als nicht seinem Standard angemessen. Da keine Einigung mit dem Orchester möglich war, musste die Plattenfirma Spoon Records die CD jetzt neu ohne das Stück veröffentlichen. Ja, und am Telefon ist jetzt Irmin Schmidt aus Südfrankreich uns zugeschaltet. Schönen guten Tag. Einen schönen guten Tag. Ja, ich war ja ein bisschen irritiert von dem Einspruch der Düsseldorfer Sinfoniker. Sie sind ja ein erfahrener Dirigent und Komponist und hätten wohl nie ein Stück auf eine Platte genommen, das nicht in Ordnung ist. Was wurde denn von Orchesterseite da genau beklagt? Ja, soweit die überhaupt sich zu mir geäußert haben, was sie eigentlich nicht getan haben, da hat sich eigentlich nur ein Rechtsanwalt gemeldet und ich habe ihnen einen langen, lieben Brief geschrieben, den vor einem halben Jahr, den ich nie beantwortet bekommen habe. Was aber offensichtlich ihnen Bauchschmerzen macht, das ist, die Platte ist ja, da geht sonst kein Live-Stück drauf, das heißt, die ist sehr kostbar produziert. Und dieses Stück ist eben halt bei einer Aufführung mitgeschnitten worden. Da hört man natürlich das ganze Getrappel der Tänzer. Das heißt, in der allerersten kleinen Abschnitt mit den leisen Flöten sind das Getrappel und die Flöten ungefähr gleich laut. Das empfinden die aber irgendwie als eine schlechte Produktion. Ich empfinde gerade das als eine sehr spannendes Klangbild, unabhängig von dem, was ich komponiert habe. Da ist einfach was Neues entstanden, ein neuer Klang. Ja. Aber das ist für jemanden, der die Umwelt immer gerne in die Musik einbezieht und daraus wieder neue Klänge schafft, was selbstverständlich ist, aber für so ein Orchester irgendwie unverständlich. Wie wichtig war Ihnen denn dieses Stück? Es sollte ja auf diese Platte kommen, also es musste schon wichtig sein. Ja, für was stand das in Ihrer Arbeit? Das war Bestandteil dieses Balletts und ich habe ja auf der Platte wenig wirklich für Orchester geschriebenes, weil auch die Sachen von der Oper Gormenghast, da ist das Orchester mit der Elektronik zusammengemixt und ergibt eigentlich einen Mischklang aus Elektronik und klassischem Sinfonieorchester. Und dies hier ist aber wirklich eine wunderschöne Streichorchesterstrecke gewesen, die ich sehr mag und ich hätte das gerne auf der Platte gehabt, aber es ist auch nicht, dass wir es runternehmen mussten. Wir müssen wäre gewesen, wenn wir uns auf einen Streit mit den Düsseldorfern eingelassen hätten. Nur ist mir das zu blöd, diese ganze Rechtsanwaltscheiße. Die Sache ist die, die haben selber also eine, sagen wir mal, halb Privatveröffentlichung gemacht auf einer DVD, auf der das Stück ja auch drauf ist. Und da hört man auch noch viel mehr Getrappel. Das ist eine viel schlechtere Aufnahme. Die haben sie für ihre Förderer und sowas. Aber eigentlich ist das schon beinahe eine öffentliche Veröffentlichung. Und deswegen ist mir das noch viel unverständlicher. Wer also eine Veröffentlichung vom vergangenen Jahr gekauft hat, besitzt nun ein wertvolles Sammlerstück. Irmin Schmidt ist hier zu Gast in der Tonart am Nachmittag. Villa Wunderbar präsentiert Filmmusiken und Stücke aus ihrem Solowerk. Wie haben Sie die Auswahl getroffen für die Solo-Geschichten? Über das andere reden wir gleich noch. Ich meine, Sie haben ja wirklich unglaublich viel gemacht. Was hat es Sie gekostet, um das so zu destillieren für die erste CD, dieser Doppel-CD? Ach, na ja, es hat mich gekostet, die alle nochmal anzuhören, was ich normalerweise nicht mache. Ich höre mir meine alten Sachen nicht einfach so an. Aber das war ja ein ganz lustiges Unternehmen und ich habe einfach versucht, Stücke aus den einzelnen CDs, die ich im Laufe der letzten 40 Jahre, 30 Jahre gemacht habe, die mir so spontan in dem Fall erstens am besten gefielen und außerdem ist ja, ich habe das öfter beschrieben, so in Liner Notes, mir ist es wichtig, dass eine Platte irgendwie einen erzählerischen Fluss hat. Und danach habe ich auch die Sachen ausgesucht, dass die Aufeinanderfolge logisch und eine so mitträgt. Und das ist hoffentlich gelungen. Vorstellung. Bei den Filmmusiken haben Sie sich auf die Expertise eines anderen verlassen, nämlich die des Regisseurs Wim Wenders, für den Sie auch schon gearbeitet haben. Der hat die Filmmusiken zusammengestellt. Hatte der völlig freie Hand? Ja, ich hatte eine Zusammenstellung gemacht. Die war mit Sicherheit etwas sperriger. Und dann haben wir gesagt, okay, Wim, mach du doch mal eine. Und wir sind gut befreundet. Und ich hatte großes Vertrauen, weil der hat einen ganz anderen Zugang. Der hört das anders. Und dann hat er die Stücke ausgesucht. Da waren natürlich viele bei, die ich auch genommen hätte. Einige, die ich nehmen wollte, hat er gar nicht in Betracht gezogen. Und ich habe mich eigentlich seinem Geschmack gebeugt. Also ich habe das akzeptiert, wie er die Stücke, die er drauf haben wollte. Die Reihenfolge hinterher, das haben wir zusammen gemacht. Da kommt wieder ins Spiel, dass ich eben auch wollte, dass die Reihenfolge, und bei Gott nicht chronologisch irgendwie vom ersten Film, den ich je gemacht habe, zum letzten, sondern dass das wieder eine schöne Erzählform wird, diese CD mit den Filmmusiken. Und es ist aber im Wesentlichen ist die Auswahl vom Wim. Mhm. Sie sind jetzt 77 Jahre alt. Villa Wunderbar ist jetzt mal eine Bestandsaufnahme. Sie haben zusammen mit dem alten Can-Kollegen Holger Tschukay lange an der im vergangenen Jahr erschienenen Can-Box beziehungsweise auch den Lost Tapes gearbeitet. Auch das ja. Moment, da muss ich gleich. Holger war da überhaupt nicht mit bei. Das habe ich, wenn ich es nicht alleine gemacht habe, dann habe ich es mit Jono Podmore, der mir bei der rein technischen Seite der Zusammenstellung, also das heißt, da mussten ja auch Schnitte gemacht werden, editiert werden, Übergänge gemischt werden und solche Sachen. Hm. Das habe ich mit dem Jono Podmore gemacht und die Auswahl habe ich selber getroffen. Der Holger war da überhaupt nicht involviert. Dann habe ich das irgendwo mal falsch gelesen oder ich habe es mir irgendwie falsch zusammengereimt. Es erschien mir logisch, weil Tschukay früher ja auch viel die Bänder editiert hat. Haben wir jetzt an der Stelle für alle auch nochmal dann auch für mich vor allem klargestellt. Die Frage aber ist, was haben Sie jetzt vor? Also was sind die nächsten Arbeiten? Ich werde ein Buch machen. Das heißt, der englische Verlag Faber & Faber, das ist einer der großen Verlage in London, wird ein zunächst mal als sehr kostbares sogenanntes Coffee Table Buch erscheinendes Buch machen. Dieses Ding besteht aus zwei Bänden. Der erste ist eine Can-Biografie, sozusagen die erste offizielle Biografie. Die schreibt Rob Young, ehemals Chefredakteur von Wire. Also der schreibt den einen Band und einen zweiten, den wir zunächst einmal Symposium nennen, Arbeitstitel, vielleicht bleibt es auch dabei. Und dieses Symposium mache ich als Herausgeber und werde auch da drin einiges schreiben. Und das ist so eine Collage aus vielen verschiedenen Texten, Bildern von Musikern über Can, aber es handelt sich nicht ausschließlich um Can. Und biografischen Texten von den einzelnen Mitgliedern und Wissenschaftler über Musik und was sie anrichtet und aus der Musikindustrie Interviews. Also ich mache viele Interviews mit vielen verschiedenen Leuten.